sind unsere aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Asphaltsanierungen am Goetheplatz, Achim Amme in Nienburg und HSG siegt gegen Alfeld. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Am Mikrofon Ryan Dykes. Aufgrund von Asphaltsanierungen ist der Fußgängerüberweg am Nienburger Goetheplatz in Höhe der Sparkasse am Dienstag und eventuell auch am Mittwoch gesperrt. Die Arbeiten sind jeweils für die Zeit von 9 bis 15 Uhr vorgesehen. Die Stadt bittet Fußgänger, die Ampelanlage an der Kreuzung einige Meter weiter zu nutzen. Auch für Autofahrer könne es zudem zu Behinderungen kommen. Vergangene Woche fand eine Lesung des Hamburger Autors, Schauspielers und Musikers Achim Amme in der Buchhandlung Leseberg statt. In seinem neuen Buch Der kleine Adolf gibt er die Lebensgeschichten seines Großvaters wieder. Auch Nienburg kommt darin vor. Mal abgesehen davon, dass ich hier auch schon mal eine Lesung gemacht habe mit Märchen, Rotkäppchen und Co. hieß das Programm, war mein Großvater in Nienburg zur Lehre. Und da gibt es einige Episoden in diesem Buch, die direkt in Nienburg spielen. Und das war auch der Grund, weshalb ich gefragt habe, ob wir nicht diese Lesung hier machen wollten. Das Amtsgericht Stolzenau hat einen 26 Jahre alten Angeklagten wegen Diebstahls in zwei Fällen zu 18 Monaten Haft verurteilt. Der bereits vorbestrafte Otterndorfer zog vor das Landgericht Verden und hoffte auf eine mildere Strafe, ohne Erfolg. Das Stolzenauer Urteil wurde als rechtskräftig erwiesen. Bis Herbst 2017 muss der Angeklagte weitere Strafen verbüßen. Die 18 Monate schließen sich dann an. Und nun zum Sport mit André Hilgers. Die Oberliga-Handballer der HSG Nienburg haben ihr Heimspiel gegen den SV Alfeld mit 34:27 für sich entschieden. Dennoch fehlte HSG-Trainer Dirk Pauling die Leichtigkeit in seiner Mannschaft. Ja, sie hätte sicherlich in der zweiten Halbzeit deutlich ausfallen müssen, aber da haben wir es leider verpasst, noch einen draufzulegen. Es fehlte so ein bisschen, fand ich, in der zweiten Halbzeit die Leichtigkeit und den Spaß vor allen Dingen, so ein Spiel zu spielen. In der Tabelle rangieren die Nienburger derzeit auf dem 4. Rang. Am 2. April empfangen sie die Handballfreunde Helmstedt-Büdenstedt. Soweit das Neueste aus unserer Nachrichtenredaktion.